Es waren zunächst die üblichen Stellungnahmen nach bilateralen Gesprächen im Oval Office. Barack Obama und sein Gast Silvio Berlusconi tauschten Höflichkeiten aus. Der amerikanische Präsident bedankte sich für die Entscheidung Italiens, 3 Guantanamo-Gefangene aufzunehmen. Und Berlusconi lobte seinen Gastgeber mit den Worten: Das Schicksal der größten Demokratie der Welt ist in guten Händen. Doch mit der ersten Frage der Journalisten wurde es ernst. Das Fernsehbild verengte den Ausschnitt auf den amerikanischen Präsidenten allein. Selbst das sonst unablässige Klicken der Kameras wurde leiser. Was ist Ihre Botschaft an die Demonstranten im Iran, an diejenigen, die glauben, ihre Stimme wurde gestohlen? So lautete die Frage. Bisher hatte Obama zu diesem Thema geschwiegen. Verhaltene Reaktion verdeutlicht das politische Dilemma, hatte die Washington Post getitelt. Der Präsident atmete durch und wandte sich zunächst an den italienischen Übersetzer. Ich will das hier im Zusammenhang sagen. Sie können dann am Ende übersetzen, meinte Obama und begann mit einer Klarstellung vorab. I want to start off by being very clear that it is up to Iranians to make decisions about who Irans leaders will be. Natürlich entscheiden die Iraner über ihre politische Führung. Wir respektieren das und wollen vermeiden, dass die USA zum politischen Spielball im Iran selbst werden. Having said all that, I am deeply troubled by the violence that I've been seeing on television. Dennoch, ich bin tief besorgt angesichts der Gewalt, die ich im Fernsehen gesehen habe. Meinungsfreiheit und die Möglichkeit, friedlich zu demonstrieren, sind universelle Werte, die respektiert werden müssen. And need to be respected. Den umstrittenen Ausgang der Wahlen selbst kommentierte der Präsident nicht. Wir hatten keine Beobachter vor Ort, es gab keine internationalen Beobachter, so Barack Obama. I can't state definitively one way or another what happened with respect to the election, but what I can say. Was genau bei diesen Wahlen geschehen ist, kann ich nicht sagen. Ich kann aber sagen, dass sich viele Menschen, die sich hoffnungsvoll für die Demokratie engagiert haben, scheinbar betrogen fühlen. Who now feel betrayed. Auf den geplanten Dialog mit dem Iran angesprochen, beharrte der amerikanische Präsident darauf, dass illusionslose Diplomatie den amerikanischen Interessen diene. Dies ungeachtet der so wörtlich tiefen Meinungsunterschiede in Kernbereichen und abscheulicher Äußerungen von Präsident Ahmadinejad. We will continue to pursue a tough direct dialogue between our two countries and we'll see where it takes us. Wir streben nach wie vor einen entschlossenen, direkten Dialog an und werden sehen, wohin das führt, meinte Barack Obama. Dennoch wäre es falsch, wenn ich jetzt angesichts dessen, was wir in den letzten Tagen im Fernsehen gesehen haben, schweigen würde. Denjenigen, die sich mit Hoffnung, Energie und Optimismus politisch engagiert haben, sage ich, die Welt schaut zu und ist beeindruckt, unabhängig vom Ausgang dieser Wahl. By their participation, regardless of what the ultimate outcome of the election was.